Ich hab mich nur ein Jahr geliebt und hab mich nicht getraut. Dir zu sagen, ich liebe dich mir, warum wohl allein in meiner Haut? Eines Abends sah ich dich mit einem anderen Mann. Ich wusste, er hat dir das gesagt, was ich mich nicht getraut.